Meine Damen und Herren, ja? Lack mal more. Wo? Doppel-Time-Shit, Triple-Rhyme-Shit, Hammer-Rhyme-Shit. Aha, let's go. 55.000 verkaufte Alben und ein albernes Outfit. 15.000 verkaufte Singles von Partner Teil 1 und Teil 2, bitch. L-A-K-M-A-Doppel-N ist W-I-Doppel-T-E-N-S. Freshester Rapper, der rumläuft und Double Times bittet auf Triple Rhyme Beat. Shit, 70 MCs auf 70er Beats, zerfetzen wir beide wie hitzige G's. Ein Hippie MCs in witzigen Jeans, verpasst den Termin fürs richtige Feeling. Verliebt in Berlin, ein Wittener Dealer, ein laues Lüftchen, ein Würfelspieler. Ein dürftiges Klima macht eisige Runden, begreife die Kunde und greife zur Rumme. Urge Ref, Lackmann, Double Time Shit, Triple Rhyme Shit, Hammer Rhyme Shit. Ist das mein Shit, ist das dein Shit, egal wer du bist, ich hab alles im Griff. Shit, klopf, klopf. Vor deiner Tür stehen Potdogs. Es ist so, als ob dir einer vor den Kopf boxt. Als ob man dir das Maul mit einer Glock stoppt. Pop, pop. Vor deiner Tür stehen Potdogs. Schwere Jungs, die noch nicht mal ein Geschoss stoppt. Die Rapper wegschmettern so wie Rostkopf. Dieser Pott ist noch immer unendlich. Und lag Rap Verge, stürmt ans Zimmer und brenn dich. Und diese Typen haben leicht was am Kopf und spucken die Rhymes, als wären sie einfach bekloppt. Diesen einfacher Job, greifen die Schmocks, zerstückeln die Ficker und bocken die Scheiße am Kopf. Oh, die Search ABS, ihr kennt mich. Jeder deiner Jungs weiß, jetzt wird's brenzlig. Komm in deine City und picken dich, Piggy, Figgy, die Figgy, die Schicke, Kitty, wie Niddy, du bist Niddy wie Diddy. Ich bin euch zu Fan wie QJ, kriegt meine Gage Loot gut in einem Suitcase. Dieses Profi-Shit, das ist so wie's ist. Lack, gib dir deine Medizin, dope Shit. R-U-H-R-P-O, Doppel-T, komm einmal näher, wir tun dir doppelt weh. Hin Bochum, Essen, Witten W, Triple W, komm bisschen näher. Nein, bitte geh. Ich will Doppel-D, Titten sehen, ob du den dick mitnimmst, ist optisch gesehen. Kein Ding, mein Ding, Mama Mund auf, wir können dir was beibringen. Oh! Klopf, klopf, vor deiner Tür stehen Potdogs. Es ist so, als ob dir einer vor den Kopf boxt. Als ob man dir das Maul mit einer Glock stopft, pop, pop. Vor deiner Tür stehen Potdogs. Schwere Jungs, die noch nicht mal ein Geschoss stoppt. Die Rapper wegschmettern so wie Rostkopf. Olle, das ist Grenzenzeit, Baby. Was willst du, Homkund, schon von Gangster erzählen? Olle, komm jetzt renn um dein Leben. Das hier ist Bochum und Witten und du fängst dir gleich Schläge. Sag mal, kennst du die Regeln? Hä? Bekennst du dich jetzt schuldig, dann empfängst du mein Segen. Doch lügst du mich an, wirst du enden. Und dann bist du die längste Zeit Gangster gewesen. G, du hast gerade Short Urge, Lucky und Ref. Mit einem wirklich krassen first-classigen Track. Ich würde den ganzen Shit nicht machen, wäre das hier nicht so fett. Und gib'n Word up für mörderische Raps. Der Pott war nie weg, this is not a comeback. Denn was du gerade hörst, ist Hip-Hop at its best. Warum ich Rap liebe? Weil mich Rock am Ring stresst. Und weil der Pott, als ich Rap, gebe ich Props an uns selbst. Ich weiß, es klingt sicher scheiße, doch wir vier Homes hier sind die geilsten. Und darum rhyme ich's gleich noch einmal. Short Urge, Luck, Raps sind die geilsten. Klopf, klopf, vor deiner Tür stehen Potdogs. Es ist so, als ob dir einer vor den Kopf boxt. Als ob man dir das Maul in der Glock stoppt, pop, pop. Vor deiner Tür stehen Potdogs. Schwere Jungs, die noch nicht mal ein Geschoss stoppt. Das sind Potdogs, Potdogs.